SWR 2 Hörspiel. Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman L'éducation sentimentale, Histoire d'un jeune homme von Gustave Flaubert. Aus dem Französischen von Elisabeth Edel. Dritter Teil, Paris, Revolution und Contre-Revolution. Knatternde Schüsse rissen Inier aus dem Schlaf. Und Rosanettes inständigen Bitten zum Trotz wollte Frédéric unbedingt sehen, was vor sich ging. Er marschierte in Richtung Champs-Élysées, von dort war die Salve gekommen. Ihm begegneten Männer in Arbeitskitteln. Zum Palais Royal! Frédéric folgte ihnen. Am Vorabend, am 22. Februar 1848, war beim Anblick der Leichen der Aufständischen des Boulevard des Capucines die Stimmung im Volk umgeschlagen. Und während in den Tuilerien die Adjutanten ein- und ausgingen und der König feilschte, zauderte, organisierte sich, wie gelenkt durch einen einzigen Arm, der Aufstand mit ungeheurer Wucht. Männer von wahnwitziger Wortgewalt redeten an den Straßenecken zur Menge. Andere läuteten in den Kirchen aus Leibeskräften Sturm. Man goss Blei, man rollte Patronen. Die Bäume an den Boulevards, die Pissoirs, die Bänke, die Gitter, die Gaslaternen, alles wurde niedergerissen, umgestürzt. Paris war am Morgen voll von Barrikaden. Der Widerstand dauerte nicht lang. Überall trat die Nationalgarde dazwischen, sodass das Volk im Guten oder mit Gewalt 5 Kasernen in seinen Besitz gebracht hatte, fast alle Rathäuser, die sichersten strategischen Punkte. Die Verwundeten, die zu Boden stürzen, die Toten, die da liegen, sie wirken nicht wie echte Verwundete, wie echte Tote. Als verfolge ich ein Theaterstück. Das Feuer kroch die Steine empor. Das Gebäude begann überall zu qualmen wie eine Solfatare. Und hohe Flammen züngelten ganz oben zwischen den Balustern der Terrasse mit schrillem Gezisch. Der erste Stock des Palais Royal hat sich mit Nationalgardisten gefüllt. Von allen Fenstern am Platz wird geschossen. In immer neuen Scharen drängt das Volk herbei, schiebt die Kämpfer gegen den Posten. Mehr und mehr Schüsse krachen. Die Weinhändler hatten geöffnet. Von Zeit zu Zeit ging man eine Pfeife rauchen, trank einen Schoppen, dann wurde weitergekämpft. Sieh an, Poussonet. Natürlich, erwiderte der Bohemian. Ich führe mich ein bei Hofe. Gehen wir rauf. Und sie gelangten in den Saal der Marschalle. Plötzlich erklang die Marseillaise. Poussonet und Frédéric beugten sich übers Geländer. Es ist das Volk. Es kommt die Treppe hochgestürmt. Sie betraten ein Gemach, an dessen Decke sich ein roter Samtbaldachin spannte. Auf dem Thron darunter saß ein schwarzbärtiger Proletarier, das Hemd offen, vergnügt und blöde grinsend. Andere erklommen das Podest und setzten sich auf seinen Platz. Das Volk ist Herrscher. Der Sessel wird von ausgestreckten Armen hochgehoben und schaukelt durch den ganzen Saal. Und schon flog er unter lautem Gepfeife hinaus. Armer Alter, sagte Poussonet, als er den Thron hinabfallen sah in den Garten, wo er flugs aufgesammelt wurde, dann spazieren getragen bis zur Bastille und verbrannt. Das Palais quoll über von Menschen. Im Innenhof loderten 7 Scheiterhaufen. Aus den Fenstern flogen Klaviere, Kommoden und Stutzuhren. Weg hier. Mir graust vor diesem Volk. Entlang der ganzen Galerie d'Orléans lagen Verwundete auf Matratzen am Boden, zugedeckt mit purpurnen Vorhängen. Und Kleinbürgerinnen aus dem Viertel brachten ihnen Fleischbrühe, saubere Lappen. Egal, ich finde das Volk erhaben. Dann gingen sie in den Tuileriegarten, um freier zu atmen. Die Aufmerksamkeit von Frédéric und Poussonet wurde abgelenkt durch einen großen Kerl, der flink zwischen den Bäumen dahinschritt, ein Gewehr auf der Schulter. Es war Dussartier. Seit 48 Stunden bin ich auf den Beinen. Hab mitgearbeitet bei den Barrikaden im Quartier Latin. Gekämpft. 3 Dragoner gerettet. Alles ist gut. Arbeiter und Bürger umarmen sich. Ah, die Republik ist ausgerufen. Es lebe die Republik! Er drehte sich noch einmal zu ihnen und rief sein Gewehr schwenkend. Es lebe die Republik! Es ist wohl an der Zeit, dass ich die Massen unterrichte. Frédéric ging mit in Ussonnés Korrespondenzbüro an der Place de la Bourse. Und anschließend dinierten sie miteinander in einer Taverne. Ussonné war nachdenklich. Die Extravaganzen der Revolution überbieten die meinen. Endlich um Mitternacht kam Frédéric nach Haus. Na? Sagte er zu seinem Diener, der ihm beim Auskleiden half. Bist du zufrieden? Ja, gewiss, Monsieur. Was ich aber nicht mag, ist dieses Volk im Gleichschritt. Am nächsten Morgen beim Erwachen dachte Frédéric an Delaurier. Er eilte zu ihm. Der Herr Advokat ist soeben abgereist. Man hat ihn zum Kommissar in der Provinz ernannt. Hierauf begab sich Frédéric zur Marschallin. Sie empfing ihn giftig, zürnte, dass er sie allein gelassen hatte. Alles ist ruhig. Es besteht kein Grund zur Angst. Und sie erklärte sich für die Republik, wie bereits seine Exzellenz, der Erzbischof von Paris. Und wie es mit bewundernswert flinkem Eifer noch andere tun sollten. Die hohen Justizbeamten, der Staatsrat, das Institut, die Marschalle von Frankreich, alle Bonapartisten, alle Legitimisten und eine erkleckliche Anzahl von Orleanisten. Am schlimmsten von allen Franzosen zitterte Monsieur d'Ambreuse. Der Sturz der Monarchie ist so rasch gekommen, dass ich mich wundere, noch am Leben zu sein. Der Neustand der Dinge bedrohte sein Vermögen. Da fiel ihm Frédérics revolutionäre Rede wieder ein. Und so sprach er eines Morgens bei ihm vor, begleitet von Martino. Alles in allem freue ich mich über die Ereignisse. Und wenn ich unter dem anderen Regime meine Stimme dem Kabinett gab, dann einzig und allein, um seinen unausweichlichen Sturz zu beschleunigen. Bald kam das Gespräch auf die Wahlen zur Nationalversammlung und auf die Kandidaten im Bezirk La Fortelle. Der Oppositionskandidat hat keinerlei Aussicht. Sie sollten seinen Platz einnehmen. Denn Sie würden die Stimmen der Ultras erhalten, aufgrund Ihrer persönlichen Überzeugung, die der Konservativen wegen Ihrer Familie. Und vielleicht auch, fügte der Bankier lächelnd hinzu, ein wenig durch meinen Einfluss. Ich weiß nicht, wie man so etwas anfängt. Nichts einfacher als das. Man lässt sich den Patrioten im Departement Aube durch einen Hauptstadtclub empfehlen. In Zeiten wie diesen muss man einander helfen. Und sollten Sie, lieber Frédéric, irgendetwas brauchen, ich oder meine Freunde. Oh, besten Dank, Monsieur. Auf Gegenleistung, versteht sich. Der Bankier ist eine ehrliche Haut, so viel steht fest. Frédéric konnte nicht anders, als nachzudenken über seinen Rat. Und alsbald verdrehte ihm eine Art Schwindel den Kopf. Rom, Wien, Berlin sind in Aufruhr. Die Österreicher aus Venedig verjagt. Ganz Europa brodelt. Es ist Zeit, sich hineinzustürzen in die Bewegung. Sie vielleicht zu beschleunigen. Dieses Jucken, dieses Hirngespinst wurde so stark, dass er sich Dussatier anvertraute. Die Begeisterung des guten Kerls alarmt nicht. Frédéric zog dennoch Delaurier zu Rate. Die Opposition, die dem Kommissar in seiner Provinz Fesseln anlegte, hatte seinen Liberalismus befördert. Er schickte ihm auf der Stelle stürmischen Zuspruch. Doch Frédéric spürte ein Bedürfnis nach Zustimmung von noch mehr Leuten. Und so verriet er die Sache Rosanette an einem Tag, da Mademoiselle Vadnaz zugegen war. Sie war eine jener Pariser Junggesellinnen und Grisetten, die jeden Abend, nachdem sie ihre Stunden gegeben oder versucht haben, kleine Zeichnungen zu verkaufen, armselige Manuskripte unterzubringen, wieder nach Hause kommen mit Dreck an den Rücken, ihr Essen zubereiten, es allein verzehren und dann die Füße auf einer wärmenden Kohlenpfanne im Schein einer schmutzigen Lampe von Liebe träumen. Die Befreiung der Proletarier ist nur möglich über die Befreiung der Frau. Ich will ihre Zulassung zu allen Arbeitsplätzen, die Feststellung der Vaterschaft, ein neues Gesetzbuch, die Abschaffung oder wenigstens eine vernünftigere Regelung der Ehe. Jede Französin wäre dann verpflichtet, einen Franzosen zu heiraten oder einen Greis bei sich aufzunehmen. Ammen und Hebammen würden vom Staat bezahlte Beamtinnen. Es müsste eine Jury geben, die Werke von Frauen examiniert. Eigene Verlage für Frauen, eine polytechnische Hochschule für Frauen, eine Nationalgarde für Frauen. Frédérics Kandidatur dünkte sie günstig für ihre eigenen Vorstellungen. Sie ermutigte ihn, zeigte ihm den Ruhm am Horizont. Frédéric, ein Mann mit allen Schwächen, schrieb eine Rede und trug sie Monsieur d'Ambreuse vor. Schon bei der zweiten Seite, wo das Übergewicht finanzieller Interessen als Schande bezeichnet wurde, verzog der Bankier das Gesicht. Dann, die Reformen ansprechend, verlangte Frédéric Handelsfreiheit. Was? Erlauben Sie mal. Doch Frederik hörte nicht und las weiter. Ich fordere die Besteuerung der Staatsanleihe, Steuerprogression und einen europäischen Staatenbund, sowie Volksbildung und möglichst weitgehende Förderung der schönen Künste. Wenn das Land Männern wie Delacroix oder Hugo 100.000 Francs Ehrensold aussetzte, wäre daran etwas schlecht? Das Ganze endete auf Ratschläge an die oberen Klassen. Spart nicht, ihr Reichen, gebt! Ihr Reichen, gebt! Gebt! Er verstummte, blieb aber stehen. Seine beiden Zuhörer saßen da und sagten kein Wort. Dann endlich... Vortrefflich, Ihre Rede. Und er lobte überschwänglich die Form, so musste er nichts sagen zum Inhalt. Martinon suchte ihn zu beruhigen. Die konservative Partei macht demnächst ihre schlappe Wett. Aus mehreren Städten hat man die Kommissare der provisorischen Regierung verjagt. Die Wahlen sind festgesetzt auf den 23. April. Es bleibt noch Zeit. Kurzum, Monsieur Dombreuse, Sie selbst müssen im Departement Aube antreten. Und fortan ließ Martinon ihn nicht mehr allein, wurde sein Sekretär und umhegte ihn mit der Fürsorge eines Sohns. Frederik erschien höchst selbstzufrieden bei Rosanette. Der Schauspieler Delmar war auch da. Ich kandidiere unumstößlich bei den Wahlen im Departement Seine. Um ihn zu kränken, vermeldete Frederik seine eigene Kandidatur. Da ich als dein zukünftiger Kollege ja die Provinz anstrebe, erkläre ich mich zu deinem Diener und mache das Angebot, dich durch die Clubs zu lotsen. Paix et travail! Paix et travail! C'est là que réside notre avenir! Sie besuchten alle, oder fast alle, die Roten und die Blauen, die Wutschnaubenden und die Friedlichen, die Puritanischen, die Zotigen, die Mystischen und die Versoffenen, die, wo man den Tod der Könige dekretierte, die, wo man die Betrügereien der Krämer anprangerte. Und überall dasselbe, Dussardier. Die Mieter verfluchten die Hausbesitzer, der Arbeitskittel klagte über den Frack und die Reichen verschworen sich gegen die Armen. Trotz der Schwäche aller Redner wagte Frederik keinen Versuch. Diese Leute sind mir zu ungebildet. Oder zu feindselig. Es soll in der Rue Saint-Jacques einen Club de l'Intelligence geben. Oh, eine solche Bezeichnung lässt hoffen. Außerdem werde ich Freunde mitbringen. Es waren die, die er zu seinem Punsch geladen hatte. Der Buchhalter, der Weinvertreter, der Architekt, sogar Pellerin war gekommen. Vielleicht kommt Ousonet. Und auf dem Trottoir vor der Tür stand Réjean Bar. Sie gingen durch einen langen Korridor, wurden dann in einen großen Raum geführt, offenbar für einen Tischler gedacht, und die frischen Wände rochen nach Gips. Auf dem Podium ganz hinten stand ein Schreibtisch mit einer Glocke, an seinem Fuß ein Tisch, der die Rednertribüne vorstellte, und links und rechts davon zwei andere, niedrigere für die Protokollführer. Am Schreibtisch des Vorsitzenden erscheint Senecal. Durch seine schwarzen Handschuhe und sein Haar im Bürstenschnitt wirkt er streng. Höchst anständig. Er eröffnete die Sitzung mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, dem üblichen Glaubensbekenntnis. Brüllten jetzt ganz hinten die Patrioten. Und im Chor sangen sie das Gedicht des Tages. Hut ab vor meiner Mütze, beugt vorm Arbeiter das Knie. Auf ein Wort des Vorsitzenden verstummte das Publikum. Einer der Protokollführer begann mit der Durchsicht von Briefen. Junge Leute vermelden, dass sie jeden Abend vor dem Pantheon eine Nummer der monarchistischen Zeitschrift Assemblée Nationale verbrennen. Und sie ermutigen alle Patrioten, ihrem Beispiel zu folgen. Bravo! Der Citoyen Jean-Jacques Langrenieux, Schriftsetzer, Rue Dauphine, möchte, dass ein Denkmal errichtet wird zum Gedenken an die Märtyrer des Thermidor. Bravo! Angenommen! Michel Évariste Nepomucène Vincent, vormals Professor, äußert den Wunsch, die europäische Demokratie möge sich einer Einheitssprache befleißigen. Man könnte eine tote Sprache nehmen, beispielsweise ein verbessertes Latein. Nein, nicht Latein, rief der Architekt. Und warum nicht? Entgegnete ein Hilfslehrer. Und die beiden Herren eröffneten eine Diskussion, in die sich andere einmischten, wobei jeder mit seinem Einwurf beeindrucken wollte. Und rasch wurde sie so ermüdend, dass viele gingen. Citoyen, nun kommen wir zur Hauptsache, der Wahlfrage zur Nationalversammlung am 23. April. Man zieht keineswegs die großen republikanischen Listen in Zweifel. Dennoch hat Le Club de l'Intelligence, wie jeder andere auch, das Recht, eine eigene aufzustellen. Ob es den Herren Paschas im Pariser Rathaus passt oder nicht. Und jene Citoyens, die ein Volksmandat anstreben, können ihre Ansprüche darlegen. Gehen Sie doch endlich, sagte Dussatier zu Frédéric. Ein Mann in Soutane mit Graushaar und quirliger Miene hatte bereits die Hand erhoben. Mein Name ist Ducreteau, Priester und Agronom. Autor eines Werks mit dem Titel Über Düngemittel. Verwiesen an einen Gartenbauverein. Während er rechts und links nach seinen Freunden spähte, die ihm beistehen sollten, entdeckte Frédéric vor sich Pellerin auf der Tribüne. Ich würde zu gerne wissen, wo ist der Kandidat der Kunst bei alledem? Ich habe ein Bild gemalt. Was scheren uns Bilder? Hey. Pellerin protestierte gegen die Unterbrechung. Die Regierung hätte längst durch einen Erlass die Prostitution abschaffen müssen. Man müsste die Bürger beim Verlassen der Maison d'Or abfischen und ihnen ins Gesicht spucken. Mit unseren Abgaben finanzieren sie nur die Libertinage. Zum Beispiel die hohen Bezüge der Schauspieler. Lasst mich, schrie Delmar. Er sprang auf die Tribüne, schob alles beiseite, warf sich in Pose. So platte Anschuldigungen muss ich missbilligen. Das Theater ist die Heimstatt der Volksbildung. Darum plädiere ich für die Reform des Theaters. Und vor allem keine Direktoren mehr. Keine Privilegien! Der Auftritt des Schauspielers erhitzte die Masse und es hagelte Anträge. Keine Privilegien! Keine Akademien mehr! Keine Institute! Kein Baccalauréat! Wieder mit den akademischen Graden! Keine Privilegien! Behalten wir sie. Jedoch verliehen durch allgemeine Abstimmung durch das Volk den einzig wahren Richter. Am dringlichsten ist nicht das. Zuerst muss man die Köpfe der Reichen gleich machen. Der Beifall wurde so laut, dass er innehielt. Ein paar Minuten stand er da, mit geschlossenen Lidern, zurückgeworfenem Kopf. Und als wiege er sich in diesem Zorn, den er entfachte. Und auf die Wahlen zurückkommend: Wir brauchen lautere Citoyens. Ganz und gar neue Männer. Möchte jemand antreten? Frédéric stand auf. Von seinen Freunden kam beifälliges Raunen. Doch Senecal fragte ihn sogleich nach Name, Vorname, Vergangenheit. Lebensweise und Lebenswandel? Frédéric antwortete kurz gefasst und biss sich auf die Lippen. Sieht jemand einen Hinderungsgrund für diese Kandidatur? Nein! Nein! Ich sehe einen. Der Citoyen und Bewerber hat eine gewisse zugesagte Summe für eine demokratische Neugründung, eine Zeitung, nicht ausgehändigt. Zudem hat er am 22. Februar, ob schon hinreichend benachrichtigt, beim Treffen auf der Place du Panthéon gefehlt. Ich schwöre, rief Dussatier. Ich schwöre, er war in den Tuilerien, Monsieur. Können Sie schwören? Haben Sie ihn beim Panthéon gesehen? Dussatier senkte den Kopf. Frédéric schwieg. Seine Freunde schauten besorgt. Da stieß Frédéric mit dem Ellbogen Regenbach in die Seite. Ja, richtig. Höchste Zeit, ich gehe schon. Und Regenbach erklomm das Podium. Gestatten Sie mir, Citoyen, ich möchte einen Patrioten aus Barcelona vorstellen. Vio Granos, mucho aprecio el honor que me dispensáis. Ich verlange das Wort. Ese pacto es fundamental para las libertades españolas. Aber Citoyen! Frédéric kämpfte noch einmal um Gehör. Das ist doch absurd. Keiner versteht ein Wort. Diese Bemerkung erboste die Menge. Was? Wer? Ich? Ja, Sie in Person an. Gehen Sie. Frédéric stand auf und ging. Er machte sich seinen Opferwillen zum Vorwurf, ohne zu bedenken, dass die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen im Grunde genommen richtig waren. Was für eine unselige Idee, diese Kandidatur. Nein, was für Esel. Was für Hohlköpfe. Dann verspürte er das Bedürfnis, Rosanette zu sehen. Nach so viel Hässlichkeit und Emphase wäre ihr nettes Persönchen eine Erholung. Doch als er kam, stellte sie nicht die kleinste Frage. Sie saß am Feuer, trennte das Futter aus einem Kleid, Ihn überraschte solche Näharbeit. Das siehst du doch. Ich flicke meine Lumpen. Schuld ist deine Republik. Sie begann ihm alles vorzuwerfen, was seit 2 Monaten in Frankreich geschah. Beschuldigte ihn, er habe an der Revolution teilgenommen, sei verantwortlich für ihren Ruin. Und die Reichen sind seit Februar weggezogen aus Paris. Und sie selbst sterbe einmal im Armenhaus. Du hast leicht reden mit deinen Einkünften. Allerdings, wenn das so weitergeht, hast du sie nicht mehr lang, deine Einkünfte. Ja. Er verzog sich nach hinten ins Zimmer. Rosanettes Laune wurde immer schlechter. Sie musste die Möbel zurückgeben, die schöne Wohnung in der Rue Drouot verlassen. Sie nahm sich eine andere, am Boulevard Poissonnière, im 4. Stock. Eines Morgens, als er aus dem Vorzimmer trat, erblickte er im 3. Stock den Chaco, eines die Treppe heraufkommenden Nationalgardisten. Wo der wohl hin will? Frederik wartete. Es ist der feine Herr Arnoux. Die Lage war eindeutig. Sie erröteten beide gleichzeitig, von derselben Verlegenheit erfasst. Arnoux fand als erster einen Ausweg. Es geht ihr besser, stimmt's? Als sei Rosanette krank und er gekommen, sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Frederik nutzte dieses Angebot. Ja, sicher. Wenigstens hat ihr Mädchen das gesagt. Oh. Und wollte damit zu verstehen geben, man habe ihn nicht empfangen. Dann standen sie sich gegenüber, beide unentschlossen und einander beobachtend. Jeder wartete, ob der andere ging. Auch diesmal entschied Arnoux die Frage. Ach was, ich komme später wieder. Wo wollten Sie hin? Ich begleite Sie. Und als sie auf der Straße waren, plauderte er so ungezwungen wie eh und je. Ich mache mir Sorgen um das Vaterland. Meine Uniform trage ich jetzt Tag und Nacht. Am 29. März habe ich für die Pressefreiheit die Zeitungsbüros verteidigt. Das Verhältnis zwischen Frederik und der Marschallin hatte ihn keineswegs betrübt. Denn diese Entdeckung erlaubte ihm, den Unterhalt zu streichen, den er ihr seit dem Verschwinden des russischen Fürsten wieder zahlte. Trinken wir einen Weißwein? Danach führte er ihn zum Essen. Ich muss wieder zu Kräften kommen. Er bestellte sich 2 Fleischgerichte, einen Hummer, ein Omelett mit Rum, einen Salat und so weiter. Das alles begossen sie mit einem Sauternes 1819. Noch ein 42er Romané. Die Ellbogen auf den Tischrand gestützt und weit vorgebeugt, erzählte Arnoux von fantastischen Plänen. Ich will alle Dämme der Nordbahn pachten und dort Kartoffeln pflanzen. Oder auf den Boulevards ein Riesendefilé veranstalten. Und alle Berühmtheiten der Zeit müssen dabei sein. Ich würde alle Fenster vermieten, was bei einem Durchschnittspreis von 3 Francs einen hübschen Gewinn abwirft. Und doch war er Moralist. Rügte Ausschweifung und Liederlichkeit. Er forschte jeden Abend, wie er sagte, sein Gewissen, bevor er seine Seele Gott empfahl. Ein bisschen Curaçao, hä? Wie Sie möchten. Und die Republik. Ah, da wird sich schon alles einrenken. Und sich vergessend rühmte er Rosanettes Vorzüge. Verglichen mit meiner Frau, das ist etwas ganz anderes. So schöne Schenkel gibt's nur einmal. Auf ihr Wohl. Wieder zu Hause schlief Frederik bis 7. Dann begab er sich zur Marschallin. Sie war mit irgendwem ausgegangen. Mit Arnoux vielleicht. Da er nicht wusste, was er anfangen sollte, spazierte er weiter auf dem Boulevard, kam jedoch nicht hinaus über die Porte Saint-Martin. So dicht war das Menschengefühl. Die allgemeine Not hatte viele Arbeiter sich selbst überlassen. Und sie kamen jeden Abend hierher, vermutlich zu einer Art Truppenschau und in Erwartung eines Zeichens. Dem Gesetz gegen Zusammenrottungen zu hohen, mehrten sich diese Clubs der Verzweiflung in erschreckender Weise. Und viele Bürger gesellten sich tagtäglich dazu. Aus Trotz. Aus Mode. Von Zeit zu Zeit hörte man Geschrei. Es lebe Napoleon. Es lebe Barbès. Ganze Trupps von Polizisten, die aus Seitengassen kommen, verschwinden in ihr. Kaum sind sie hineingeraten. Rote Fähnchen hier und dort. Es ist ein Hin und Her, ein höchst amüsantes Schauspiel. Gegen 9 Uhr strömten die Menschenansammlungen in Richtung Boulevard. Die Männer, die man hervortauchen sah, hatten glühende Augen, fahle Haut. Vom Hunger ausgezehrte, vom Unrecht aufgewühlte Gesichter. Steine fliegen in die Scheiben. Frederik ging wieder zur Marschallin. Du musst dich entscheiden. Zwischen mir und Arnoux. Ich verstehe kein Wort von derlei Getratsche. Ich liebe Arnoux nicht. Frederik hatte große Lust, Paris zu verlassen. Sie widersetzte sich dieser Laune nicht. Und gleich am nächsten Tag fuhren sie nach Fontainebleau. Früh am Morgen gingen sie das Schloss besichtigen. Endlich erschien ein Diener mit dem Schlüsselbund. Er zeigte ihnen den Ratssaal, den Salle des Gardes, den Thronsaal, den Salon Ludwigs des 13. Sie gelangten in den Festsaal. Sie waren geblendet. Die 10 Bogenfenster standen weit offen. Die Sonne brachte die Gemälde zum Leuchten. Eine Zeit arglosen Wissensdrangs, stürmischer Leidenschaft und prunkvoller Kunst. Und die Mätressen der Könige verschmelzen mit den Gestirnen. Die Schönste hat sich als Jägerin Diana malen lassen. Und sogar als Diana der Unterwelt. Wahrscheinlich, um ihre Macht zu bekunden. Bis über das Grab hinaus. Frédéric überfiel eine rückwirkende und unaussprechliche Lüsternheit. Um sich abzulenken von seinem Verlangen, betrachtete er Rosanette zärtlich. Hättest du nicht gern diese Frau sein wollen? Welche Frau? Diane de Poitiers. Hm? Diane de Poitiers, die Mätresse Heinrichs II. Sie ließ ein kurzes vernehmen. Ihr Schweigen bewies deutlich, sie hatte keine Ahnung. Verstand nichts. Deshalb sagte er aus Freundlichkeit. Du langweilst dich vielleicht? Nein, nein, im Gegenteil. Und mit erhobenem Kinn, während ihr Blick geistesabwesend umherschweifte, tat Rosanette die Bemerkung. Das weckt Erinnerungen. Dennoch verriet ihre Miene ein Bemühen, den Willen zur Ehrfurcht. Und weil dieser ernsthafte Ausdruck sie hübscher machte, hatte Frédéric Nachsicht. Sie kehrten zurück ins Hotel. Sie hatten an allem ihr Vergnügen. Fast wähnten sie sich auf einer Reise nach Italien in ihren Flitterwochen. Und sie unterhielten sich über alles und nichts. Über Dinge, die beide haargenau wussten, über Menschen, die sie nicht interessierten, über 1000 Albernheiten. Eines Tages vergaß sie sich und sagte ihr Alter. 29. Sie wurde alt. Mehrmals verriet sie, ohne es zu wollen, Einzelheiten über sich selbst. Sie erzählte noch mehr, eines Tages, als sie unter einer Platane saßen, neben einem Anger. Unten am Straßenrand hütete ein kleines Mädchen, barfuß, im Staub, eine grasende Kuh. Sobald es sie erblickte, kam es angelaufen, um ein Almosen. Und mit einer Hand das zerlumpte Röckchen haltend, kratzte es mit der anderen sein schwarzes Haar, das wie eine Perücke à la Louis XIV den sonnengebräunten Kopf umrahmte, mit wunderschön leuchtenden Augen. Die wird immer sehr hübsch. Ein Glück, wenn sie keine Mutter hat. Was? Wieso? Natürlich. Hätte es meine nicht gegeben? Sie begann von ihrer Kindheit zu reden. Meine Eltern waren Seidenweber. Ich half als Lehrmädchen meinem Vater. Der Mann konnte schuften, so viel er wollte. Seine Frau beschimpfte ihn und verkaufte alles. Ging saufen. Rosanette sah ihr Zimmer mit den Webstühlen und den dunklen Hängeboden, wo sie geschlafen hatte, bis sie 15 war. Schließlich ist ein Herr gekommen. Ein feister Mensch. Das Gesicht gelblich wächsern. Frömmlerisches Getue, schwarz gekleidet. Ihre Mutter und er hatten eine Unterredung. Und 3 Tage später? Rosanette verstummte. Das war's. Und dann, als Antwort auf eine Geste Frédérics. Er war verheiratet. Darum führte man mich ins Separé eines Restaurants. Und man hatte mir gesagt, ich würde glücklich sein. Gleich in der Tür war das Erste, was mir auffiel, ein Kandelaber aus Vermeil auf einem Tisch mit 2 Gedecken. Ein Spiegel am Plafond zeigte sie noch einmal und durch die blauseidene Wandbespannung wirkte der ganze Raum wie ein Alkoven. Ich war überrumpelt. Du verstehst, ich hatte nie irgendwas gesehen. Die einzige Sitzgelegenheit war ein Divan neben dem Tisch. Weich hatte unter mir nachgegeben. Das Luftloch der Heizung im Teppich blies auf mich seinen heißen Atem. Und ich saß da, ohne etwas anzurühren. Der Kellner, der noch immer herumstand, hat mir sofort ein großes Glas Wein eingeschenkt. Mir drehte sich alles im Kopf. Ich wollte das Fenster öffnen. Er sagte, nein, Mademoiselle, das ist verboten. Und er ließ mich allein. Der Tisch war vollgestellt mit einem Haufen Dinge. Ich wartete immer weiter. Es war sehr spät. Als ich eins der Kissen beiseite schob, um mich bequemer auszustrecken, stieß meine Hand gegen eine Art Album. Ein Heft. Es waren obszöne Bilder. Ich schlief darüber, als er kam. In einem Gewirr von Gras wiegte sich ein hoher Fingerhut. Das Licht ergoss sich gleich einer Welle über den Rasen. Und die Stille wurde in kurzen Abständen unterbrochen vom Rupfen der Kuh, die man nicht mehr sah. Friederike griff nach ihrer Hand. Ja, ich wollte sogar Schluss machen. Sie haben mich rausgefischt. Ach, vergessen wir's. Ich liebe dich. Ich bin glücklich. Küss mich. Friederike dachte vor allem an das, was sie nicht gesagt hatte. Wie ist sie dem Elend entkommen? Welchem Liebhaber verdankt sie ihre Erziehung? Ihr letztes Geständnis verbietet weitere Fragen. Ich will bloß wissen, wie sie Arnu kennengelernt hat. Durch die Vatnas. Doch Arnu hat sich vortrefflich benommen. Ein seltsamer Kauz. Voller Fehler. Sorgfältig rief er alle in Erinnerung. Sie gab ihm recht. Was soll's? Man muss ihn dennoch lieben, den Halodri. Auch jetzt noch? Sie errötete leicht. Ach wo. Das ist eine alte Geschichte. Ich verheimliche dir nichts. Und selbst wenn es so wäre mit ihm, das ist was anderes. Übrigens finde ich, du bist gar nicht nett gegen dein Opfer. Mein Opfer? Rosanette fasste ihn unterm Kinn. Na sicher. Sind nicht immer brav gewesen. Sind ins Bettchen mit seiner Frau. Ich? Aha. Nie im Leben. Doch sie drängte mit einem jener Blicke, die um eine Lüge betteln. Stimmt das? Friederike schwor auf seine Ehre. Niemals habe er an Madame Arnoux gedacht. Ich war viel zu verliebt gewesen. In eine andere. Er erfand ausführliche Details. Diese Person hat mir noch dazu sehr wehgetan. Du hast wirklich kein Glück. Oh, oh. Vielleicht doch. Und er wollte damit ein paar Liebesaffären andeuten, um von sich selbst eine bessere Meinung zu geben. Genauso wie Rosanette nicht alle ihre Galane beichtete, damit er sie mehr achte. Denn auch bei den innigsten Geständnissen gibt es stets Einschränkungen. Aus falscher Scham, Feingefühl, Mitleid. Darum sind vollkommene Verbindungen so selten. Endlich gestand sie eines Tages, sie ließe gerne eine Messe lesen. Eine Messe, damit es unserer Liebe Glück bringt. Warum hast du mir aber so lange widerstanden? Ich weiß es selber nicht. Er stellte die Frage immer wieder. Und sie antwortete, ihn umarmend. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, ich könnte dich allzu sehr lieben, mon chéri. Dussadier! Am Sonntagmorgen entdeckte Friederike in der Zeitung auf einer Liste mit Verwundeten den Namen Dussadier. Und Rosanette, das Blatt zeigend, verkündete, er müsse unverzüglich abreisen. Wozu? Um ihn zu sehen. Ihn zu pflegen. Du lässt mich doch hoffentlich nicht allein. Komm mit. Als gäbe es in den Spitälern nicht genug Krankenwärter. Und außerdem, warum hat er sich da eingemischt? Jeder für sich. Er war empört über diesen Egoismus. Und er machte sich Vorwürfe, weil er nicht dort bei den anderen war. So viel Gleichgültigkeit gegenüber dem Unglück des Vaterlands hat etwas Kleingeistiges, Bürgerliches. Seine Liebe drückte ihn plötzlich wie ein Verbrechen. Eine Stunde lang schmollten sie miteinander. Und wenn du umkommst? Deine oberste Pflicht besteht darin, mich zu lieben. Das ist doch gegen den gesunden Menschenverstand. So ein Unfug. Mein Gott. Friederike klingelte und bat um die Rechnung. Doch war es nicht leicht, zurück nach Paris zu gelangen. Der Posten in der Polytechnischen Hochschule quoll über von Menschen. Frauen belagerten die Schwelle, wollten ihren Sohn sehen oder ihren Mann. Man verwies sie ans Pantheon. Denn das fungierte als Leichenschauhaus. Und man hörte nicht auf Friederike. Der Aufstand hatte in diesem Viertel gewaltige Spuren hinterlassen. Der Straßenboden ist von einem Ende zum anderen ungleichmäßig zerbeult. Auf den zerstörten Barrikaden liegen noch Omnibusse, Gasrohre, Wagenräder. Kleine schwarze Pfützen hier und dort sind wohl Blut. Endlich, um 10, als die Kanone donnerte zum Sturm auf den Faubourg Saint-Antoine, gelangte Friederike zu Dussadier. Er fand ihn in seiner Dachkammer. Am Samstag, auf einer Barrikade in der Rue Lafayette, schrie mir ein mit der Trikolore umhüllter Gassenjunge ins Gesicht. Wollt ihr auf eure Brüder schießen? Als die Nationalgardisten weiter vorrückten, habe ich mein Gewehr weggeworfen, die anderen beiseite gedrängt, einen Sprung auf die Barrikade getan, den kommunistischen Aufständischen mit einem Tritt niedergestreckt und ihm die Fahne entrissen. Man hatte Dussertier unter den Trümmern gefunden, den Oberschenkel durchbohrt von einer Kupferpatrone. Frederik kam 2 Wochen lang unfehlbar jeden Morgen. Er überhäufte ihn mit Aufmerksamkeiten, brachte ihm sogar alle Zeitungen, die seine edle Tat rühmten. Eines Tages gestand der Frederik sogar seine Gewissensnot. Vielleicht hätte ich auf der anderen Seite stehen müssen, bei den Arbeitskitteln. Denn schließlich hat man ihnen vieles versprochen und nichts gehalten. Ihre Bezwinger hassen die Republik. Sie haben Unrecht, gewiss, aber nicht ganz und gar. Und den guten Kerl plagte die Vorstellung, er habe womöglich wieder die Gerechtigkeit gekämpft. Denn der Fanatismus des Eigennutzes hielt dem Rasen der Not die Waage. Die Aristokratie wütete wie das Lumpenpack. Und die Zipfelmütze benahm sich nicht weniger scheußlich als die Jakobinermütze. Madame Dombreuse saß in ihrem Boudoir und lauschte Monsieur Rock, der seine militärischen Strapazen schilderte. Der Vicomte Sissi erschien. Sie erhob sich. Oh, Sie vergessen uns. Sissi, shake hands, sagte sie zu ihrer Stieftochter, dem unehelichen Kinde ihres Mannes. Im selben Augenblick kam Frederik. Sehen wir Sie endlich wieder, rief Vater Rock. 3-mal bin ich diese Woche mit Louise bei Ihnen gewesen. Frederik war Ihnen mit Bedacht ausgewichen und er erfand Geschichten. Zum Glück kamen die Gäste. Die Ordnung ist seit der Niederschlagung des Aufstands im Juli wiederhergestellt. Nichts mehr zu fürchten. Louis Napoleon ist Präsident. Arnoux und Madame Arnoux standen vor Frederik. Er fühlte etwas wie Schwindel. Rosanette hatte ihn den ganzen Nachmittag über geärgert mit ihrer Bewunderung für Soldaten. Seine alte Liebe erwachte. Madame, es ist aufgetragen. Ach, hoffen wir, die Herren Republikaner lassen uns dinieren. Apropos, sagte Monsieur Dombreuse an Frederik gewandt. Apropos, erzählen Sie uns doch von Dussertier. Der ist ein Held. Ohne sich lange bitten zu lassen, gab Frederik die Geschichte seines Freundes zum Besten. Das verlieh auch ihm einen gewissen Glanz. Es folgte daraus ganz selbstverständlich, dass von dieser oder jener mutigen Tat erzählt wurde. Nach meiner Ansicht ist es nicht schwer, dem Tod die Stirn zu bieten. Bester Beweis? All jene, die sich duellieren. Das bestätigt uns sicher Sissi. Der Vicomte wurde puterrot. Die Gäste blickten auf ihn. Und Louise, die neben Arnoux saß, verwunderter als die anderen, murmelte: Was soll das heißen? Er ist umgekippt vor Frederik. Große Bordeaux-Weine wurden gereicht. Die Stimmung belebte sich. Pellerin grollte der Revolution wegen des nun endgültig verlorenen spanischen Museums. Ja, das betrübt mich am meisten. Als Maler. Sind Sie nicht der Schöpfer eines sehr bemerkenswerten Bildes, Monsieur Pellerin? Gut möglich. Was für eins? Es zeigt eine Dame in einem, mein Gott, etwas legerem Aufzug mit einem Geldbeutel und dahinter einem V. Nun erglühte Frederik tiefrot. Pellerin tat, als höre er nichts. Aber das ist doch von Ihnen, denn Ihr Name steht unten geschrieben. Und eine Zeile auf dem Rahmen besagt, es sei Eigentum von Monsieur Moreau. Eine höchst lebendige Frau, nicht wahr, Sissi? Keine Ahnung. Oh, ich dachte, Sie wären mit ihr bekannt. Aber wenn es Ihnen unangenehm ist, bitte 1000-mal um Verzeihung. Sissi schlug die Augen nieder und bewies durch seine Verlegenheit, dass er wohl eine klägliche Rolle gespielt hatte bei diesem Porträt. Was Frederik angeht, so war das Modell ganz gewiss seine Mätresse. Wie bitte? Solche Überzeugungen entstehen im Nu. Und die Gesichter der Anwesenden verrieten es deutlich. Madame Dombreuse, sich ein wenig vorbeugend, begann Frederik zu mustern. Was für ein Lügner, sagte sich Madame Arnoux. Darum hat er mich also verlassen, dachte Louise. Kaum war Rosanettes Begeisterung für die Soldaten abgeflaut, wurde sie bezaubernder als je zuvor. Und Frederik machte es sich allmählich zur Gewohnheit, ganz bei ihr zu leben. Wir passen gut zusammen, alle beide, so nebeneinander. Oh, armer Liebling, ich könnte dich fressen. Eines Tages erzählte sie ihm als sehr wichtige Neuigkeit, der feine Herr Arnoux eröffne jetzt gerade ein Weißwarengeschäft. Für eine ehemalige Arbeiterin seiner Fabrik. Er kommt jeden Abend dorthin, gibt viel Geld aus. Erst letzte Woche hat er ihr eine Einrichtung aus Palisander geschenkt. Was scherzt dich? Der Lump schuldet mir Geld? Ist es nicht widerlich, dass er Bettelweiber aushält? Übrigens hält sie ihn ganz schön zum Narren. Sie hat noch 3 andere Galane. Recht so. Und ausnehmen soll sie ihn bis auf den letzten Heller. Mich freut's! Arnoux ließ sich tatsächlich von der aus Bordeaux schröpfen. Mit der Sanftmut greiser Verliebtheit. Seine Manufaktur lief nicht mehr. Der Gesamtzustand seiner Geschäfte war erbärmlich. Frédéric wagte sich nicht wieder zu Madame Arnoux, als hätte er sie verraten. Aber dieses Verhalten ist feig. Und eines Abends machte er sich auf den Weg. Regen fiel. Was? Verschafft mir die Ehre eines so überraschenden Besuchs? Nichts. Die Lust, alte Freunde wiederzusehen. Wie geht's dem guten Anu? Bestens. Er ist unterwegs. Ah, verstehe. Immer noch seine alten Abendgewohnheiten? Ein bisschen Zerstreuung? Sie pries ihren Mann sogar als besonders fleißig. Dieses Lob ärgerte Frédéric. Dann verfielen sie in Schweigen. Ein Windstoß rüttelte plötzlich an den Fensterscheiben. Was für ein Wetter. Allerdings. Wie freundlich von Ihnen, dass Sie bei diesem furchtbaren Regen gekommen sind. Oh, mich kümmert das nicht. Ich bin nicht so wie manche, die es wohl davon abhält, zu ihren Verabredungen zu gehen. Was für Verabredungen? Erinnern Sie sich nicht? Sie senkte den Kopf. Er legte ihr sacht die Hand auf den Arm. Ich versichere Ihnen, Sie haben mir sehr weh getan. Aber ich hatte doch Angst um mein Kind. Und sie erzählte von der Krankheit des kleinen Eugène. Danke. Ich zweifle nicht länger. Ich liebe Sie wie eh und je. Oh nein, das ist nicht wahr. Warum? Sie musterte ihn kühl. Sie vergessen die andere, mit der Sie zum Rennen fahren. Die Frau, deren Porträt Sie besitzen, Ihre Geliebte. Nun ja. Ich leugne nichts. Ich bin ein Schuft. Wenn ich Sie genommen habe, dann nur aus Verzweiflung. Übrigens haben Sie mich sehr unglücklich gemacht. Madame Arnoux drehte ihr schönes Gesicht, ihm die Hand reichend. Ihre Arme öffneten sich. Und stehend umarmten sie einander in einem langen Kuss. Ein Knarzen auf dem Parkett war zu hören. Eine Frau stand neben ihnen, Rosanette. Ich möchte mit Monsieur Arnoux sprechen, geschäftlich. Er ist nicht da. Sie sehen's doch. Ach, stimmt. Ihr Mädchen hatte also recht. Bitte 1000-mal um Verzeihung. Und sich zu Frédéric drehend. Hier also steckst du. Dieses Duzen in ihrer Gegenwart ließ Madame Arnoux erröten wie eine Ohrfeige mitten ins Gesicht. Da sagte die Marschallin, hierhin und dorthin blickend, ganz ruhig. Gehen wir. Ich habe einen Fiaker unten. Er tat, als höre er nicht. Jetzt komm schon. Oh, ja. Das trifft sich gut. Los, los, sagte Madame Arnoux. Die beiden gingen. Zu Hause angekommen, warf er den Hut auf ein Möbel, riss sich die Halsbinde herunter. Ah, da hast du was Feines angestellt. Gib's zu. Na und? Was ist dabei? Wie? Du spionierst mir nach? Bin ich vielleicht schuld? Warum vergnügst du dich auch mit ehrbaren Frauen? Egal, ich will nicht, dass du sie beleidigst. Womit habe ich sie beleidigt? Er wusste keine Antwort. Er hob die Faust. Ich bin schwanger. Du lügst. Schau mich doch an. Frédéric konnte die Tatsache nicht leugnen. Vater werden? Grotesk. Unmöglich. Wenn statt Rosanette... Er sah hier auf dem Teppich, vor dem Kamin, ein kleines Mädchen. Es gleicht ihr und ein bisschen auch mir selbst. Brünett und hellhäutig, mit schwarzen Augen, sehr dichten Brauen, einer rosa Schleife im lockigen Haar. Rosanette hatte sich ausgekleidet, trat näher, entdeckte eine Träne an seinen Lidern und küsste ihn mit großem Ernst auf die Stirn. Es wird ein Junge, natürlich. Frédéric muss er heißen. Die Zweisamkeit wurde trübselig. Es war für ihn eine Erlösung, als die Abende bei Madame d'Ambreuse wieder begannen. Eine Geliebte wie Madame d'Ambreuse würde mir Ansehen verschaffen. Er spürte an ihrer Seite nicht die Verzückung seines ganzen Wesens, die ihn zu Madame Arnoux hinzog, auch nicht die fröhliche Närrischkeit, in die Rosanette ihn anfangs versetzt hatte. Doch begehrte er sie als etwas Ungewöhnliches und Heikles. Denn sie war adelig. Denn sie war reich. Denn sie war fromm. Sie besitzt gewiss ein Zartgefühl, erlesen wie ihre Spitzen. Mit Amuletten auf der Haut. Und Schamesröte in der Verworfenheit. Er tat fortan alles Nötige. Er bediente sich der alten Liebe. Sie sind lustig. Ja, unsere Vorfahren lebten besser. Warum nicht dem Trieb nachgeben, der uns verleitet? Die Liebe ist schließlich keine so wichtige Sache. Aber was Sie da sagen, ist unmoralisch. Sie hatte sich wieder auf die Couseuse gestreckt. Er setzte sich an den Rand zu ihren Füßen. Sehen Sie nicht, dass ich lüge? Um Frauen zu gefallen, muss man den Leichtsinn eines Narren vorgaukeln oder tragödische Raserei. So. Ja, die verlachen uns, wenn wir ganz einfach sagen, dass wir sie lieben. Ich halte diese Hyperbeln, an denen Sie Ihren Spaß haben, für eine Entweihung der wahren Liebe. Am Ende weiß man nicht mehr, wie man sie ausdrücken soll. Zumal jenen gegenüber, die Geist besitzen. Sie musterte ihn aus halb geschlossenen Lidern. Das alles wollte ich gar nicht sagen. Ich kann nichts dafür, Sie. Sie sind so schön. Madame Lombreuse schloss die Augen und er war überrascht von der Leichtigkeit seines Siegs. Der Marschallin entfuhr ein Freudenschrei, als sie ihn sah. Sie wartete seit 5 Uhr. Sein Gesicht hatte etwas Triumphales, ein Strahlen, das Rosanette betörte. Vielleicht liegt das an deinem schwarzen Frack. Der steht dir gut. Ich finde, noch nie warst du so schön. Was bist du schön? Und in einem Anfall von Zärtlichkeit. Nie mehr werde ich einem anderen angehören. Mal kommen, was will. Und müsste ich verrecken im Elend. Ihre hübschen, feuchten Augen blitzten mit so mächtiger Leidenschaft, dass Frederik sie herabzog auf seinen Schoß. Und er dachte, was bin ich doch für ein Lump? Und gratulierte sich zu seiner Niedertracht. Monsieur Dombreuse überlegte, als Advokat Delorier bei ihm vorsprach, sein großes Steinkohlegeschäft wiederzubeleben. Man wettert gegen das Monopol, als bräuchte man für derartige Betriebe nicht ungeheure Kapitalmengen. Delorier kannte die Frage in- und auswendig. Das Gesetz begründet zugunsten des Konzessionärs ein unumstößliches Recht. Übrigens kann man dem Unternehmen einen demokratischen Anstrich geben. Die Steinkohlefusion zu verhindern, ist ein Anschlag auf das Verbandsprinzip. Delorier kam wieder zu Frederik und berichtete von der Unterredung. Außerdem habe ich Madame Dombreuse gesehen, unten an der Treppe, als ich ging. Mein Kompliment. Alle Achtung. Dann sprachen sie über die Wahl. Da muss man sich was ausdenken. 3 Tage später erschien Delorier mit einem für die Zeitungen bestimmten Schriftsatz, einem persönlichen Brief, in dem Monsieur Dombreuse die Kandidatur Frederiks begrüßte. Unterstützt von einem Konservativen und befürwortet von einem Roten, müsste sie gelingen. Wieso setzte der Kapitalist seinen Namen unter ein solches Machwerk? Ich bin ohne die kleinste Befangenheit zu Madame Dombreuse gegangen, um es ihr zu zeigen. Und sie hat es für sehr gut befunden und sich um alles Übrige gekümmert. Dieser Schritt überraschte Frederik. Doch hieß er ihn gut. Und weil Delorier mit Monsieur Rock in Verbindung treten würde, erklärte er ihm sein Verhältnis zu Louis. Sag ihnen, was immer du willst. Dass meine Geschäfte verworren sind. Ich will Ordnung schaffen. Sie ist jung genug und kann warten. Delorier begab sich auf Reisen. Und Frederiks Freude, eine reiche Frau zu besitzen, wurde durch keine Widrigkeit getrübt. Aus Langeweile vor allem hatte Madame Dombreuse nachgegeben. Aber dieser letzte Versuch durfte nicht umsonst sein. Da ich nun einmal diesen Steigbügel habe, will ich ihn auch benutzen. Gegen Mitte Januar 1851 trat eines Morgens Senecal in sein Arbeitskabinett und antwortete auf seinen staunenden Ausruf, er sei Deloriers Sekretär. Ich bin sein Sekretär und überbringe sogar seinen Brief. Sie müssen unbedingt nach Nogent kommen. Senecal äußerte keine Meinung über dessen Kandidatur. So beklagenswert die Zustände im Land auch sind, mich freuen sie. Denn man schreitet dem Kommunismus entgegen. Es lebe die Tyrannei, vorausgesetzt, der Tyrann bewirkt das Gute. Ihre Diskussion dauerte lang. Und als er aufbrach, gestand Senecal, Delorier ärgere sich allmählich über das Schweigen von Monsieur Dombreuse. Dombreuse ist krank. Ich sehe ihn jeden Tag, denn als Freund des Hauses habe ich Zutritt. Die Leuchten der Wissenschaft wussten sich keinen Rat. Nicht einmal der Nonne vertrauend, ließ Madame Dombreuse in keine Sekunde allein, ging nicht mehr zu Bett. Die Besucher, die sich beim Concierge einschrieben, erkundigten sich nach ihr voll Bewunderung. Am 12. Februar 1851 um 5 Uhr kam eine schreckliche Hämoptyse zum Ausbruch. Hasch lief man zu einem Priester. Während Monsieur Dombreuse beichtete, schaute Madame neugierig von Weitem. Die Hände wurden kalt, das Gesicht langsam fahl. Manchmal tat er plötzlich einen tiefen Atemzug. Es wurden weniger. Zwei, drei undeutliche Worte kamen aus seinem Mund. Er schnaufte kurz und verdrehte zugleich die Augen und der Kopf fiel zur Seite ins Kissen. Alle verharrten eine Minute lang reglos. Madame Dombreuse trat näher und ohne Überwindung mit der Schlichtheit der Pflicht schloss sie ihm die Augen. Dann öffnete sie weit die Arme, sich krümmend wie im Krampf unterdrückte Verzweiflung und verließ, auf Arzt und Nonne gestützt, den Raum. Eine Viertelstunde später ging Frederik hinauf in ihr Zimmer. Du leidest? Nein, gar nicht. Rauch, wenn du möchtest. Du bist in meinen vier Wänden. Oh, heilige Jungfrau, was für eine Erlösung. Du weißt nicht, was ich ihm für Dienste erwiesen, noch welche Ängste ich durchgestanden habe. Wie? Natürlich. Konnte ich mich in Sicherheit wiegen? Mit ständig dieser Bastardin Cécile um mich? Ein Kind, das er nach 5 Ehejahren ins Haus brachte? Nun erklärte sie ihm die Verhältnisse. Wir hatten bei der Heirat Gütertrennung vereinbart. Mein Erbe beträgt 300.000 Francs. Er hat mir vertraglich für den Fall des Überlebens 15.000 Livre Jahreseinkommen zugesichert. Sowie das Stadtpalais als Eigentum. Doch wenig später hat er ein Testament gemacht, in dem er mir sein gesamtes Vermögen überschrieben hat. Ich schätze es, soweit man das zum jetzigen Zeitpunkt wissen kann, auf über 3 Millionen. Frederik machte große Augen. Die Mühe hat sich doch gelohnt, hm? Cécile hätte mir alles genommen. Zu Unrecht. Oh, ich kenne sie. Darum bekommt sie von mir auch keinen Heller, diese dumme Gans. Sie ist neidisch, eigennützig, verlogen. Alle Fehler ihres Vaters. Ein schlechter Mensch. Ein schlechter Mensch. Selbst den klügsten Leuten unterlaufen Fehler. Madame Dombreuse hatte soeben einen begangen. Frederik, ihr gegenüber auf einer Bergère, war nachdenklich, empört. Sie erhob sich, glitt geschmeidig auf seinen Schoß. Du allein bist gut. Nur dich liebe ich. Willst du mich heiraten? Er glaubte zuerst, er habe sich verhört. Dieser Reichtum machte ihn ganz benommen. Willst du mich heiraten? Kannst du daran zweifeln? Dann überfiel ihn Scham. Und als eine Art Wiedergutmachung für den Verstorbenen erbot er sich, bei ihm zu wachen. Diese fromme Anwandlung aber war ihm peinlich. Und so ergänzte er in lockerem Ton: Das wäre vielleicht schicklicher. Ja, vielleicht schon. Wegen der Dienstboten. Frederik nahm sich einen Stuhl und betrachtete den Toten. Sein Gesicht ist gelb wie Stroh. Ein bisschen blutiger Schaum klebt in den Mundwinkeln. Er hat ein Tuch um den Schädel gebunden, eine Strickweste und auf der Brust ein silbernes Kruzifix zwischen den gekreuzten Armen. Es ist zu Ende, dieses Dasein voll geschäftigem Treiben. Wie viel Schwindelei, Gelächel, Bücklinge. Er liebte die Staatsgewalt mit solcher Inbrunst. Er hätte noch dafür bezahlt, sich zu verkaufen. Frederik rekapitulierte seinen Besitz. Und das alles soll mir gehören. Der Leichnam war immer noch da. Seine Lider haben sich wieder geöffnet. Und die Pupillen, obwohl eingehüllt in schleimiges Dunkel, blicken rätselhaft, unerträglich, wie ein über mich gefälltes Urteil. Und beinahe spürte er Gewissensbisse. Nie hatte ich Grund gehabt, über diesen Mann zu klagen. Im Gegenteil. Ach was, ein alter Schuft. Und er betrachtete ihn aus größerer Nähe, um sich zu stärken. Na, und? Habe ich dich umgebracht? Als er am nächsten Tag ins Hotel Dombreuse kam, sagte man ihm, Madame arbeite unten im Büro. Die Aktenordner, die Schubladen waren achtlos herausgerissen, die Rechnungsbücher links und rechts hingeworfen. Na sowas. Was ist los? Was los ist? Ich bin ruiniert. Ruiniert, hörst du? Monsieur Adolphe Langlois, der Notar, hat mich in seine Kanzlei gebeten und mir ein Testament eröffnet, geschrieben vor der Hochzeit. Er vermacht alles dieser Bastardin Cécile und das andere Testament ist verschollen. Bestimmt hast du nicht gut genug gesucht. Schau doch! Die beiden Geldschränke klafften, mit Axthieben erbrochen. und sie hatte das Schreibpult durchwühlt, die Ablagen gefilzt, die Fußmatten ausgeschüttelt. Da stürzte sie plötzlich mit einem spitzen Schrei in eine Ecke, wo sie ein Kästchen mit Messingschloss erblickt hatte. Sie öffnete es. Nichts! Nichts! Nichts! Eine trauernde Mutter kann nicht jammervoller neben einer leeren Wiege sitzen als Madame Dombreuse vor den gähnenden Geldschränken. Kurzum, ihr Schmerz schien, trotz der Niedrigkeit des Beweggrundes, so tief, dass er sie zu trösten suchte und sagte: Im Grunde stürzt du ja nicht ins Elend. Doch, ins Elend. Denn ich kann dir kein großes Vermögen bieten. Nur noch 30.000 Livre Jahreseinkommen. Abgesehen vom Stadtpalais, das einen Wert von 18, vielleicht 20 besitzt. Obwohl das für Frederik Überfluss bedeutete, fühlte er sich dennoch enttäuscht. Vorbei meine Träume und das ganze große Leben. Die Ehre zwingt mich, sie zu heiraten. Er überlegte eine Minute, dann... Ich habe immer noch dich. Sie warf sich in seine Arme und er drückte sie an die Brust mit einer Ergriffenheit, in der ein wenig Bewunderung lag für sich selbst. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich wusste es. Diese Sicherheit im Voraus, betreffend eine Sache, die er als edle Tat ansah, missfiel dem jungen Mann. Dann führte sie ihn auf ihr Zimmer und sie schmiedeten Pläne. Sie billigte seinen Einfall, unverzüglich nach Nogent zu reisen. Ein Bote erwartete ihn zu Hause mit der knappen Bleistift geschriebenen Nachricht, Rosanette stehe vor der Niederkunft. Er war so beschäftigt gewesen seit einigen Tagen und da war es ihm entfallen. Ein Junge. Er schob die Vorhänge beiseite und entdeckte zwischen all der Wäsche etwas gelblich-rotes, ganz verhutzeltes, das übel roch und quäkte. Gib ihm einen Kuss. Er antwortete, um seinen Ekel zu verbergen. Ich habe Angst, ihm weh zu tun. Nein, nein. Also küsste er mit spitzen Lippen sein Kind. Er sieht dir so ähnlich. Und sie schlang ihre beiden schwachen Arme um seinen Hals mit einem Gefühlsausbruch, wie er ihn noch nie erlebt hatte. Ihm kam Madame Dombreuse in den Sinn. Er wollte sich endlich auf den Weg machen nach Nogent. Da kam ein Brief von Delaurier. Zwei neue Kandidaten sind auf den Plan getreten. Ein konservativer und ein roter. Ein dritter, wer auch immer, hat keinerlei Aussicht. Schuld hast nur du. Nicht einmal auf der Landwirtschaftsausstellung hast du dich sehen lassen. Von nun an führte er ein Doppelleben. Schlief gewissenhaft bei der Marschallin, verbrachte den Nachmittag bei Madame Dombreuse. Und so blieb ihm gerade einmal in der Mitte des Tages eine Stunde Freiheit. Bald machten ihm diese Lügen Spaß. Er wiederholte bei der einen den Schwur, den er eben der anderen geleistet hatte, schickte ihnen ähnliche Blumensträuße, schrieb ihnen zur selben Zeit, stellte dann Vergleiche an zwischen den beiden. Eine dritte war ständig zugegen in seinen Gedanken. Madame Arnoux, die Unmöglichkeit, sie zu besitzen, rechtfertigte ihm seine Perfidien. Die wiederum schürten das Vergnügen, weil Abwechslung hineinkam. Und je öfter er ganz gleich welche von beiden betrog, desto mehr liebten sie ihn. Als hätten ihre Leidenschaften sich gegenseitig angestachelt. Und als wollte jede in einer Art Wettstreit, dass er die andere vergaß. Der Verlust ihrer Erbschaft hat sie stark verändert. Die Spuren eines Kummers, den alle dem Tod von Dombreuse zu schreiben, macht sie interessant. Und wie zuvor empfängt sie viele Gäste. Seit Frederiks Wahlschlappe strebte sie für alle beide nach einer Gesandtschaft in Deutschland. Deshalb muss man sich als erstes den herrschenden Ideen unterwerfen. Die Konservativen reden jetzt wie Senecal. Frederik verstand nichts mehr. Und er hörte bei seiner altgedienten Mätresse dasselbe Geschwätz, aufgetischt von denselben Männern. Ussonet verleitete Rosanette, ihren Empfangsabend haben zu wollen, wie jede andere auch. Ich werde darüber berichten. Es kamen darüber hinaus einstige Liebhaber der Marschallin. Ihr dreistes Benehmen verletzte Frederik. Und Rosanette versteht von alledem nichts. Sie bittet mich nicht mehr im Salon zu rauchen, versucht mich zum Einhalten der Fasttage zu bringen. Eine Frage des guten Tons. Sie verleugnet kurzum ihre Rolle. Denn sie wurde ernst. Und zeigte vor dem Schlafengehen sogar immer ein bisschen Melancholie. Ganz so, wie vor der Tür eines Wirtshauses Zypressen herumstehen. Er entdeckte den Grund. Sie träumt von Heirat. Sie auch. Frederik fasste es nicht. Andererseits erinnerte er sich an ihren Auftritt bei Madame Arnoux. und er war überdies nachtragend, weil sie ihm so lange widerstanden hatte. Unerwartet kam Delorier. Der Advokat dinierte bei ihnen von Zeit zu Zeit. Und wenn kleine Zwistigkeiten auftauchten, schlug er sich stets auf Rosanettes Seite, sodass Frederik einmal sagte, »Na, dann schlaf mit ihr, wenn's dir Spaß macht.« So sehr wünschte er einen Zufall herbei, der sie ihm vom Hals schaffte. Gegen Mitte Juni erhielt die Marschallin einen Zahlungsbefehl. Maître Athanase Gautreau, Gerichtsvollzieher, fordert Sie auf, 4000 Francs zu begleichen, die Sie dem Fräulein Clémence Vatnaz schulden. Andernfalls werden Sie am nächsten Tag gepfändet. Delorier benahm sich im Haus so ungeniert, dass er mehrmals Zernikal zum Essen mitbrachte. Diese Dreistigkeit missfiel Frederik. Delorier wäre jedoch gern Rosanette nützlich gewesen. Eines Tages, als sie ihm 12 Aktien der Kaolin-Kompanie zeigte, jenes Unternehmen, für das Arnoux zu 30.000 Francs verurteilt worden war, sagte er, »Aber das da ist faul. Aber das ist grandios. Das alles macht ihn des betrügerischen Bankrotts schuldig, gemäß Artikel 586 und 587 Handelsgesetzbuch. Sie haben das Recht, ihn auf Tilgung ihrer Forderungen zu verklagen. Und wir lassen ihn hochgehen. Darauf können Sie sich verlassen, mein Püppchen.« Oh. Rosanette fiel ihm um den Hals. Der Zeitpunkt von Frederiks Heirat mit Madame d'Ambreuse stand fest. Und er überlegte sogar, wie er Rosanette die Sache beibringen sollte. Um die Herbstmitte 1851 gewann die Marschallin ihren Prozess in Sachen der Kaolin-Aktien. So, jetzt bist du zufrieden. Schau doch. Und sie zeigte auf ihr Kind, das beim Feuer in einer Wiege lag. Seine Gliedmaßen waren entsetzlich abgemagert und die Lippen übersät mit weißen Punkten, die im Mund aussahen wie geronnene Milchklümpchen. Was hat der Arzt gesagt? Ach, der Arzt. Er behauptet seine, ich weiß nicht mehr, irgendein Name auf Itis. Also, er hat Sohr. Kennst du das? Natürlich. Das ist nichts Ernstes. Doch im Verlauf des Abends erschreckte ihn das kraftlose Aussehen des Kleinen und die Vermehrung dieser weißlichen Flecken, die Schimmel ähnelten, als schwinde das Leben bereits aus diesem armen Körperchen und hinterlasse nur eine Materie, aus der Vegetation wucherte. Rosanette wachte bei ihm die ganze Nacht. Am Morgen holte sie Frederik. Komm doch schauen. Er rührt sich nicht mehr. Tatsächlich, er war tot. Frederik, auf all das niederblickend, glaubte fast, er träume. Ihm war, als sei dieser Tod nur ein Anfang. Und dahinter lauert ein viel größeres Unglück, das demnächst hereinbricht. Plötzlich sagte Rosanette mit weicher Stimme, Wir behalten ihn. Wir behalten ihn doch, oder? Ich will ihn einbalsamieren lassen. Gute Gründe sprachen dagegen. Der triftigste. Die Sache ist bei so kleinen Kindern undurchführbar. Ein Porträt wäre besser. Ihr gefiel diese Idee. Pellerin erschien auf der Stelle. Er sagte zuerst, Armer kleiner Engel. Ach, mein Gott, so ein Unglück. Nach und nach, der Künstler in ihm gewann die Oberhand, erklärte er, man könne nichts anfangen mit diesen Augen. Diese schwärzlichen Augen, dieses aschgraue Gesicht, das ist ein richtiges Stillleben. Es bräuchte sehr viel Talent. Nicht so einfach, nicht so einfach. Wenn's ihn nur ähnlich sieht. Was schert mich Ähnlichkeit? Nieder mit dem Realismus. Malen muss man den Geist. Lassen Sie mich. Ich versuche mir vorzustellen, wie er wohl einmal war. Er grübelte. Eine Idee. Die Stirn in der linken Hand, den Ellbogen in der rechten. Ah, ein Pastell. Mit farbigen Halbtönen, gleichmäßig aufgetragen, fast ohne Schattierung. Da kann man die Form schön herausarbeiten, bloß an den Rändern. Dann, mit einem Stuhl unter den Füßen und einem zweiten neben sich, skizzierte er zunächst grobe Umrisse, so seelenruhig, als arbeite er nach einem Gipsabguss. Übrigens gibt es etwas Süßeres als diese kleinen Schelme. Der Inbegriff des Erhabenen. Raphael beweist es mit seinen Madonnen. Das ist vielleicht eine Mutter mit ihrem Kind. Rosanette lief hinaus. Na? Und Anou? Was? Sie wissen, was los ist? Nein. Was ist denn passiert? Er ist jetzt... Ja? Vielleicht schon... Verzeihung. Der Künstler erhob sich, um den Kopf des kleinen Leichnams höher zu legen. Sie sagten... Und Pellerin, die Augen zusammenkneifend, um besser Maß nehmen zu können... Ich sagte... Unser Freund Anu ist jetzt vielleicht schon eingelocht. Wie? Schauen Sie mal. Trifft's das? Ja, sehr gut. Aber Anu... Pellerin legte seinen Stift beiseite. Soviel ich verstanden habe, wird er von einem gewissen Mignot belangt, einem vertrauten Rejombars. Ein sauberer Kerl, was? Dieser Trottel. Stellen Sie sich vor, eines Tages... Nee, es geht hier nicht um Rejombar. Ah ja, richtig. Also, Arnou soll bis gestern Abend 12.000 Francs auftreiben. Oh. Andernfalls ist er geliefert. Das ist vielleicht übertrieben. Kein bisschen. Rosanette erschien im selben Augenblick, mit roten Flecken unter den Lidern, glühend wie Schminktüpfel. Sie stellte sich neben das Blatt und schaute. Pellerin gab zu verstehen, dass er ihretwegen nicht weiterrede. Aber ich kann einfach nicht glauben. Ich sag Ihnen doch, ich habe ihn gestern getroffen, abends um 7. Er hatte sogar seinen Pass eingesteckt, vorsorglich. Und er sprach davon, dass er sich in Le Havre einschifft, mit Kind und Kegel. Was? Mit seiner Frau? Natürlich. Er ist ein viel zu guter Familienvater. Er kann nicht allein leben. Und das ist ganz sicher. Herrje, wo soll er denn 12.000 Francs auftreiben? Frederik ging 2-3 Mal durchs Zimmer, griff dann nach seinem Hut. Wo gehst du hin? Er gab keine Antwort und verschwand. Ich brauche 12.000 Francs. Oder ich sehe Madame Arnaud nie wieder. Frederik wusste aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, sie rasch zu beschaffen. Eine einzige Person konnte ihm helfen. Madame Lombreuse. Sie hat in ihrem Sekretär immer etliche Banknoten. Er ging zu ihr. Und im forschen Ton? Kannst du mir 12.000 Francs leihen? Leihen. Einer von meinen Kameraden hat einen Diebstahl begangen. Die Summe muss noch heute zurückgezahlt werden. Wie heißt er? Sein Name? Sag schon, sein Name? Dussadier. Und er warf sich vor ihr auf die Knie, flehte. Bitte. Man könnte glauben, du bist der Schuldige. Hör auf mit deinem tragischen Getue. Hier, da hast du sie. Danke. Und wohl bekomm sie. Er lief zu Arnaud. In der Rue Paradis. Monsieur Anou ist schon einen ganzen Tag abwesend. Und was Madame betrifft, so weiß ich es nicht. Des Mädchens Lohn ist ausgezahlt. Rejombar, der kann mich vielleicht aufklären. Und Frederik ließ sich zu ihm fahren. Nach Montmartre, in die Rue de l'Empereur. Anou ist außerordentlich gealtert. Hat um die Schläfen herum sogar einen syphilitischen Kranz rötlicher Pustel. Aber er hat Mignot eingewickelt. Einen Patrioten. Besitzer von 100 Aktien des Siècle, indem er ihm nachwies, man müsse aus demokratischer Sicht Leitung und Redaktion der Zeitung auswechseln. hat ihm 50 Aktien abverlangt und versprochen, er werde sie weitergeben an zuverlässige Freunde, die sein Votum bei der nächsten Aktionärsversammlung unterstützen. Doch Anou hat sie sogleich verkauft und mit dem Geld ist er Teilhaber eines Devotionalienhändlers geworden. Daraufhin Beschwerden von Seiten Mignots, Hinhaltemanöver von Seiten Anou. Schließlich hat ihm der Patriot mit einer Betrugsklage gedroht, sollte er die Wertpapiere nicht zurückerstatten. Oder die entsprechende Summe 50.000 Francs. Frederik wirkte verzweifelt. Das ist nicht alles. Mignot ist ein anständiger Mensch. Vorgestern früh hat er ihn aufgefordert, binnen 24 Stunden unbeschadet des restlichen Betrags 12.000 Francs zu erstatten. Aber ich hab sie. Der Citoyen drehte sich langsam zu ihm. Witzbold. Wie bitte? Sie stecken in meiner Tasche. Ich wollte sie überbringen. Ja, es ist zu spät. Die Klage ist eingereicht und Anou abgehauen. Allein? Nein, mit seiner Frau. Was? Jemand hat sie gesehen an der Gare du Havre. Gelebt hat er immer in Saus und Braus. Die Weiber haben ihn ruiniert. Er tut mir nicht leid. Aber seine arme Frau. Hast du alle nötigen Wege erledigt? Sagte Rosanette, als er wiederkam. Ich hatte nicht die Kraft und bin aufs Geratewohl durch die Straßen geirrt, um Ablenkung zu finden. Sie ging und holte das Porträt. Rot, Gelb, Grün und Indigo beißen sich in grellen Klecksen und machen daraus etwas Abstoßendes, beinahe Lächerliches. Überdies war der kleine Tote inzwischen unkenntlich. Der bläulich-rote Ton seiner Lippen betont das Weiß seiner Haut. Die Nasenflügel sind noch schmaler. Die Augen noch eingefallener. Sein Kopf ruhte auf einem blauen Taftkissen. Zwischen Kamelienblüten, Herbstrosen und Veilchen? Das ist dem Stubenmädchen eingefallen. Alle Viertelstunden etwa zog Rosanette die Vorhänge auseinander und betrachtete ihr Kind. Frédéric, reglos im anderen Fauteuil, dachte an Madame Arnoux. Sie sitzt wahrscheinlich in der Eisenbahn, das Gesicht am Fenster eines Waggons und blickt hinaus in die Landschaft, die hinter ihr in Paris entschwindet. Oder auf dem Deck eines Dampfers, wie damals, bei ihrer ersten Begegnung. Dann sah er sie im Zimmer eines Gasthofs. Mit Koffern am Boden, einer zerfetzten Papiertapete. Und an der Tür rüttelte der Wind. Was würde aus ihr? Lehrerin, Gesellschaftsdame. Stubenmädchen vielleicht. Sie ist allen Zufällen des Elends ausgeliefert. Bei dem Gedanken, dass er sie niemals wiederfinden werde, spürte er etwas wie einen Riss durch sein ganzes Wesen. Und jetzt flossen die seit dem Morgen angesammelten Tränen. Ach, du weinst wie ich. Bist du traurig? Er drückte sie ans Herz. Beide schluchzten. Eng umschlungen. Madame Dombreuse weinte ebenfalls. Regambard hatte von Frédérics Besuch erzählt und dass er 12.000 Francs bereithielt für Monsieur Arnoux. Also brauchte er dieses Geld, mein Geld, nur um die Flucht der anderen zu verhindern, seine Mätresse zu erhalten. Zuerst bekam sie einen Wutanfall. Ich werde ihn wegjagen wie einen Lakai. Reichliche Tränen beruhigten sie. Frédéric brachte am nächsten Tag die 12.000 Francs zurück. Ich bitte dich, das Geld zu behalten. Im Notfall. Für deinen Freund. Was hat Dussardier bloß zu einem solchen Vertrauensbruch getrieben? Eine Frau, zweifellos. Die Frauen verleiten einen zu jeder Schandtat. Der spöttische Ton verunsicherte Frédéric. Sie kennt auf keinen Fall die Wahrheit. Allerdings zeigt sie eine gewisse Hartnäckigkeit. Denn am übernächsten Tag erkundigte sie sich wieder nach seinem lieben Freund und dann nach einem anderen, Delaurier. Ist das ein zuverlässiger und kluger Mann? Frédéric rühmte ihn. Bitten Sie ihn, dass er an einem der nächsten Vormittage bei mir vorbeikommt. Ich möchte seinen Rat einholen. In einer Angelegenheit. Sie hatte eine Rolle alter Papiere gefunden, die ordnungsgemäß protestierte Wechsel von Arnoux enthielten. Und unterschrieben waren sie von Madame Arnoux, die nichts davon wusste. Das war doch eine Waffe. Mein Notar rät womöglich zum Verzicht. Jemand Unbekanntes ist mir lieber. Und dieser lange Lulatsch mit dem unverschämten Gesicht. Frédéric überbrachte arglos ihre Nachricht. Der Advokat war hocherfreut. Er eilte zu ihr. Hier steckt etwas Mysteriöses dahinter. Madame Arnoux Name von ihr selbst geschrieben? Ihre Schrift führte sie ihm leibhaftig vor Augen. Und auch die Schmach, die er erlitten hatte. Da eine Rache sich bietet, warum nicht zugreifen? Er riet, die uneinbringlichen Schuldforderungen versteigern zu lassen. Ein Strohmann wird sie unter der Hand kaufen und einklagen. Ich übernehme es, diesen Mann aufzutreiben. Gegen Ende November, als er durch Madame Arnoux Straße kam, hob Frédéric die Augen zu den Fenstern und erblickte an der Tür einen Anschlag, auf dem in großen Buchstaben stand: Versteigerung eines wertvollen Mobiliars. Darunter Küchengeschirr, Tisch und Leibwäsche, Hemden, Spitzen, Unterröcke, Erard-Klavier, zwei Eichen-Renaissance-Buffets, venezianische Spiegel. Das ist ihr Mobiliar. Und der Portier bestätigte den Verdacht. Wer versteigern lässt, das weiß ich nicht. Aber vielleicht kann der Auktionator, Maître Berthelmot, Aufschluss geben. Es ist ein gewisser Senecal, Geschäftsmakler. Und Maître Berthelmot ging so weit mit dem Entgegenkommen, dass er ihm sein Anzeigenblatt lieh. Als Frédéric bei Rosanette eintraf, warf er es offen auf den Tisch. Lies das. Na und? Sagte sie mit einem derart sanftmütigen Gesicht, dass es ihn empörte. Spiel getrost, die Unschuldige. Ich verstehe nicht. Steckst du hinter der Versteigerung bei Madame Arnoux? Sie las die Anzeige noch einmal. Wo steht Ihr Name? Es ist Ihr Mobiliar, das weißt du besser als ich. Ach, was habe ich damit zu tun? Na, du rächst dich, ganz einfach. Bei der untadeligsten Frau, der bezauberndsten und allerbesten. Warum willst du sie so hartnäckig zugrunde richten? Du irrst dich, ich schwör's dir. Ach was, als hättest du nicht zynikal vorgeschoben. So ein Unsinn. Nun packte ihn der Zorn. Und Frederik rief ihr alle Liebhaber in Erinnerung mit Namen und ausführlichen Details. Und das alles wegen Madame Arnoux! Er entgegnete frostig. Ich habe immer nur sie geliebt. Bei dieser Gemeinheit versiegten ihre Tränen. Das beweist deinen guten Geschmack. Eine Person reifen Alters, mit einem Teint wie Lakritze, üppiger Taille, Augen so groß wie Kellerlöcher und auch genauso leer. Wenn dir das gefällt, geh doch zu ihr. Gib zu, du hast das ausgeheckt. Sie beteuerte noch einmal ihre Unschuld. Du willst es nicht zugeben? Nein. Dann adieu. Und zwar für immer. Und die Tür fiel krachend ins Schloss. Monsieur Delaurier, ich brauche Sie auf der Stelle. Er kam 5 Tage später, am Abend. Sie hatte zunächst geglaubt, er bringe ihr Frederik vielleicht zurück. Doch jetzt war alles verloren. Durch seinen Portier erfahre ich von der bevorstehenden Heirat mit Madame d'Ambreuse. Delaurier las ihr die Leviten, zeigte sich sogar vergnügt. Witzig. Und da es schon spät geworden ist, bitte ich um die Erlaubnis, die Nacht auf einem Fauteuil verbringen zu dürfen. Am nächsten Morgen fuhr er zurück nach Nogent. Mit dem Hinweis, er wisse nicht, wann sie sich wiedersehen würden. Demnächst gibt es vielleicht eine große Veränderung in meinem Leben. 2 Stunden nach seiner Rückkehr war Nogent-sur-Seine in Aufruhr. Es hieß, Frederik heirate Madame d'Aubreuse. Und Madame Moreau bestätigte die Neuigkeit voller Stolz. Papa Rock grämt sich krank. Louise hat sich eingeschlossen. Es geht das Gerücht, sie sei nun verrückt. Frederik konnte seinen Trübsinn nicht verbergen. Wohl um ihn abzulenken, war Madame d'Ambreuse noch fürsorglicher. Jeden Nachmittag fuhr sie in ihrem Wagen mit ihm spazieren. Und einmal, als sie über den Börsenplatz kamen, hatte sie den Einfall, ins Auktionshaus zu gehen. Nur zum Spaß. Es war der 1. Dezember 1851. Genau der Tag, an dem Madame Arnoux' Hausrat versteigert werden sollte. Dieser Ort ist unerträglich. So? Wegen der vielen Leute und des Lärms. Ich will bloß einen Blick hineinwerfen. Das Coupé hielt. Und was blieb ihm übrig? Er folgte ihr. Und sie stiegen die Treppe hinauf. Madame d'Ambreuse schaute auf die Nummern über den Türen und führte ihn bis ans Ende des Flurs zu einem Raum voller Menschen. Als Frederik eintrat, wurden gerade die Unterröcke, die Fichus, die Taschentücher und sogar die Hemden von Hand zu Hand gereicht, inspiziert. Dann ihre Pelze, dann 3 Paar Stiefelchen. Und die Aufteilung dieser Reliquien, in denen er dunkel die Formen ihrer Glieder ahnte, drückte ihn, als hätte er mit ansehen müssen, wie Raben ihren Leichnam zerfetzen. Nun folgten die Schlafzimmermöbel und die Eintönigkeit der immer gleichen Stimmen, der immer gleichen Bewegungen machte ihn benommen vor Müdigkeit. Er verfiel in eine unheimliche Starre. Eine Auflösung. Seidengeknister drang an sein Ohr. Rosanette streifte ihn. Sie hatte durch Frederik selbst von dieser Versteigerung erfahren. Kaum hatte sich ihr Kummer gelegt, kam sie auf den Gedanken, sie könnte daraus Vorteil ziehen. Sie erscheint in einem Westchen aus weißem Atlas mit Perlenknöpfen. Dazu ein Kleid mit Falbe, eng anliegende Handschuhe. Siegermiene. Er wurde bleich vor Zorn. Sie musterte die Frau in seiner Begleitung. Madame d'Ambreuse hatte sie wiedererkannt. Und eine Minute lang maßen sich die beiden von oben bis unten mit peinlicher Sorgfalt, um den Fehler der anderen zu entdecken, den Makel. Denn die eine war vielleicht neidisch auf die Jugend der anderen. Und diese verdrossen über den unendlich sicheren Geschmack, die aristokratische Schlichtheit ihrer Rivalin. Ein Kleinod der Renaissance. 800 Francs, meine Herrschaften. Mit ein bisschen Schlemmkreide glänzt das wieder. Man stellte vor die Trödler eine kleine Schatulle mit Medaillons, Ecken und Schließen aus Silber. Das Nämliche, das er beim ersten Diner bei den Arnoux gesehen hatte, das hinterher bei Rosanette gewesen war und dann zu Madame Arnoux zurückgekehrt. Oft fiel darauf sein Blick während ihrer Gespräche. Ah, die kaufe ich. Es ist aber nichts Besonderes. Ich finde das Stück sehr hübsch. 800 Francs, meine Herrschaften, fast ganz aus Silber. Was für eine bizarre Idee. Ärgert Sie das? Nein, Aber was soll man anfangen mit diesem Nippzeug? Wer weiß, vielleicht Liebesbriefe hinhalten. Ein Grund mehr, den Toten nicht ihre Geheimnisse zu rauben. Für so tot halte ich sie gar nicht. 880 Franc. Was sie da tun, ist nicht schön, murmelte Friederike. Sie lachte. Er zog sie sachte zur Tür. Nun, meine Herrschaften, nun, 930. Gibt es ein höheres Angebot als 930? Madame Dombreuse, die auf der Türschwelle angekommen war, blieb stehen. 1000 Franc. 1000 Franc. Der elfenbeinerne Hammer sauste nieder. Sie reichte ihre Karte. Man brachte die Schatulle. Und diese verschwand in ihrem Muff. Madame Dombreuse hatte seinen Arm nicht losgelassen und sie wagte nicht, ihm ins Gesicht zu blicken, bis draußen auf der Straße, wo ihr Wagen sie erwartete. Sie warf sich hinein wie ein Dieb auf der Flucht. Und als sie saß, drehte sie sich zu Frederik. Er hatte seinen Hut in der Hand. Sie steigen nicht ein? Nein, Madame. Hü! Und mit einer kühlen Verneigung schloss er den Wagenschlag, gab dem Kutscher ein Zeichen zum Losfahren. Ich habe Madame Anou gerecht, indem ich ihr ein Vermögen opfere. Dann staunte er über seine Tat und ihm befiel völlige Zerschlagenheit. Am nächsten Morgen erfuhr er von seinem Diener die Neuigkeiten. Der Belagerungszustand ist verhängt, die Nationalversammlung aufgelöst und ein Teil der Volksvertreter im Gefängnis. Ein Staatsstreich von Louis Napoleon. Er wird sich zum Kaiser erklären lassen. Die öffentlichen Angelegenheiten ließen ihn gleichgültig. Zu sehr war er mit seinen eigenen beschäftigt. Er schrieb an Lieferanten, um verschiedene Bestellungen im Zusammenhang mit seiner Heirat rückgängig zu machen. Und er verabscheute Madame Dombreuse. Ihretwegen hätte ich beinahe eine Niedertracht begangen. Er vergaß darüber die Marschallin, sorgte sich nicht einmal um Madame Arnoux. Und aus Hass gegen das künstliche Milieu, unter dem er so gelitten hatte, sehnte er sich nach frischem Gras, Ruhe in der Provinz, einem schläfrigen Leben im Schatten des heimatlichen Dachs und dazu arglose Herzen. Und am übernächsten Tag des 4. Dezember fuhr er mit dem ersten Zug nach Nogent. Die Häuser verschwanden bald. Das Land wurde breiter. Ach, Louise liebte mich wenigstens. Ach, vergessen wir es. Dann 5 Minuten später? Später mal? Warum nicht? Sie ist naiv. Eine Bäuerin. Fast eine Wilde. Aber so gut. Nah und näher kam er Nogent. Lieb und lieber mochte er sie. Das Ziel war erreicht. Er stieg aus. Und weil die Benommenheit durch Reise und frische Luft die Schwäche, die er nach den jüngsten Aufregungen noch verspürte, eine Art Überspanntheit bewirkten, sagte er sich, vielleicht ist sie ja ausgegangen. Mag sein. Vielleicht begegne ich ihr zufällig. Die Glocke von St. Laurent bimmelte und auf dem Platz vor der Kirche erschienen unter dem Portal in einem Schwall von Bürgern mit weißen Halsbinden plötzlich 2 Frischvermählte. Nein. Louise, sie ist es wirklich. Und er war es wirklich. Delaurier. In einem silberbestickten blauen Frack. Der Amtstracht eines Präfekten. Warum nur? Frederik versteckte sich hinter einer Hausecke und ließ die Gesellschaft vorbei, ging zur Eisenbahn und kehrte zurück nach Paris. Es war 5 Uhr. Leichter Regen fiel. Bürger standen auf dem Trottoir unweit der Oper. Auf der ganzen Breite des Boulevards preschen Dragoner in gestrecktem Galopp. Über ihre Pferde gebeugt, die Säbel blank. Und ihre Helmbüsche, ihre weiten, hinter ihnen aufwehenden weißen Mäntel leuchten vor dem Licht der Gaslaternen. Zwischen den Angriffen der Kavallerie erschienen Schwärme von Schutzmännern, um die Masse zurückzudrängen in die Straßen. Doch auf den Stufen des Tortoni stand ein Mann. Dussartier. Einer der Polizisten ganz vorn, den Dreispitz tief in der Stirn, droht ihm mit dem Degen. Da tat Dussartier einen Schritt und rief: Es lebe die Republik! Er fällt auf den Rücken. Mit ausgebreiteten Armen. Ein Schrei hob sich aus der Menge. Der Polizist mit dem Dreispitz warf einen Blick in die Runde. Und Frederik erkannte in ihm Senegal. Et mère le manquait Er reiste. Er durchlebte die Melancholie der Dampfschiffe, das fröstelnde Erwachen unterm Zelt, den Rausch von Landschaften und Ruinen, die Bitternis zerrissener Sympathie. Er kam zurück. Er verkehrte in der vornehmen Welt und er hatte noch die ein oder andere Liebe. Durch die stete Erinnerung an die erste schmeckten sie alle schal. Und zudem war die Leidenschaft des Begehrens, der eigentliche Kern des Empfindens, dahin. Sein geistiger Ehrgeiz hatte auch nachgelassen. 16 Jahre verstrichen. Und er ertrug den Müßiggang seines Verstands und die Trägheit seines Herzens. Gegen Ende März 1867, bei Einbruch der Nacht, als er allein in seinem Arbeitskabinett saß, trat eine Frau herein. Madame Arnoux? Frederik. Und sie ergriff seine Hände, zog ihn sanft zum Fenster. Er ist es. Und ihn betrachtend, sagte sie immer wieder. Ja, er ist es. Nachdem sie eine kleine Brieftasche aus granatrotem Samt auf den Kaminsims gelegt hatte, setzte sie sich. Alle beide verharrten, ohne ein Wort sagen zu können. Lächelten nur. Arnoux wohnten im hintersten Winkel der Bretagne. Es war ein niedriges Haus. Eingeschossig. Um sparsam zu leben und unsere Schulden abzuzahlen. Mit einem Garten voll riesiger Buchsbäume und einer doppelten Kastanienallee, der sich hinanzieht bis ganz auf den Hügel und von dort oben erblickt man das Meer. Anu, fast immer krank, gleicht jetzt einem Greis. Unsere Tochter ist in Bordeaux verheiratet und unser Sohn bei seiner Garnison in Mostaganem. Dann hob sie den Kopf. Aber ich sehe sie wieder. Ich bin glücklich. Ihn drängte zu sagen, bei der Nachricht von ihrem Unheil sei er damals zu ihnen geeilt. Ich wusste es. Woher? Ich habe sie im Hof gesehen und mich versteckt. Warum? Mit bebender Stimme und langen Pausen zwischen den Worten. Ich hatte Angst. Ja, Angst vor ihnen, vor mir. Bei diesem Geständnis durchlief ihn lustvolles Erschauern. Verzeihen Sie, dass ich nicht eher gekommen bin. Und auf die kleine, granatrote Brieftasche mit goldenen Palmblättern deutend. Ich habe das eigens für Sie gestickt. Darin ist der Betrag, für den die Grundstücke in Belleville bürgen sollten. Frederik dankte ihr für das Geschenk, tadelte sie aber wegen des Aufwands. Nein, deswegen bin ich nicht gekommen. Mir lag viel an diesem Besuch. Anschließend fahre ich wieder dorthin. Dann betrachtete sie die Möbel, die Nippsachen, die Bilder, begierig, um sie mitzunehmen in ihrem Gedächtnis. Das Porträt der Marschallin war halb verdeckt von einem Vorhang. Aber die Gold- und Weißtöne, die aus dem Dunkel hervorstachen, wirkten anziehend. Ich kenne diese Frau, scheint mir. Unmöglich. Das ist ein altes italienisches Gemälde. Ich würde gern an ihrem Arm durch die Straßen spazieren. Sie gingen hinaus. Das Licht aus den Läden beschien zuweilen ihr blasses Profil. Dann war es wieder in Finsternis gehüllt. Und umgeben von Wagen, Menschengewühl und Lärm, schlenderten sie dahin, ohne sich ablenken zu lassen voneinander. Ohne irgendetwas zu hören, wie zwei, die gemeinsam übers Land wandern, auf einem Bett aus dürrem Laub. Sie erzählten sich von früheren Tagen. Sie staunte über sein Gedächtnis. Dennoch sagte sie, manchmal kommen ihre Worte mir in den Sinn wie ein fernes Echo. Wie der vom Wind zu mir gewehte Klang einer Glocke. Und mir ist, als wären sie da, wenn ich in Büchern etwas lese über die Liebe. Alles, was man dort als übertrieben tadelt, habe ich um ihretwillen empfunden. Ich verstehe einen Wärter, den Lottes Brotscheiben nicht vergrauen. Sie seufzte. Und nach längerem Schweigen? Gleich viel. Wir haben uns sehr geliebt. Aber ohne einander zu gehören. Das ist vielleicht besser so. Nein. Nein, wie glücklich wären wir gewesen. Ihr Takt war so bezaubernd, dass ich ihn genoss wie eine ungewollte und stete Huldigung. Ich bereue nichts. Als sie zurückkamen, setzte Madame Arnoux ihren Hut ab. Die auf einer Konsole stehende Lampe beleuchtete ihr weißes Haar. Um die Enttäuschung zu verbergen, setzte er sich ihr zu Füßen auf den Boden und ihre Hände ergreifend, sagte er Zärtlichkeiten. Hingerissen lauschte sie diese Verehrung für die Frau, die sie nicht mehr war. Frederik, der sich an den eigenen Worten berauschte, glaubte schließlich, was er sagte. Ihre Hände umschlangen sich fester, die Spitze ihres Stiefelchens schaute ein wenig unterm Kleid hervor. Der Anblick ihres Fußes betört mich. In meinem Alter, Frederik. Ich verachte sie alle, die hierher kommen. Oh, es kommen keine. Ihr Gesicht strahlte. Ganz sicher? Warum nicht? Ihretwegen. Ihretwegen, sagte Frederik und schloss sie in die Arme. So verweilte sie, den Oberkörper zurückgebogen, mit leicht geöffnetem Mund, nach oben gerichtetem Blick. Ist sie gekommen, um sich mir hinzugeben? Und ihn packte ein Begehren, stärker denn je, wild, rasend. Doch er spürte etwas Unsagbares, Abscheu und wie das Grauen vor einem Inzest. Eine andere Furcht hielt ihn zurück. Was für Ungelegenheiten würden sich ergeben? Und aus Vorsicht und zugleich, weil er sein Ideal nicht beschädigen wollte, wandte er ihr den Rücken und drehte sich eine Zigarette. Sie musterte ihn voll Bewunderung. Es schlug 11. Schon. Viertel nach gehe ich. Sie setzte sich wieder, doch sie behielt die Stutzuhr im Auge. Und er ging rauchend weiter auf und ab. Beide wussten einander nichts mehr zu sagen. Endlich, als der Zeiger 25 Minuten überschritten hatte, nahm sie ihren Hut an den Bändern. Langsam. Doch offenbar sucht sie nach etwas. Ich bitte um eine Schere. Sie löst ihren Kamm. Und herab fiel all das weiße Haar. Sie schneidet sich an der Wurzel eine lange Strähne ab, ohne jede Rücksicht. Behalten Sie das. Als sie draußen war, öffnete Frederik sein Fenster. Madame Arnoux auf dem Trottoir winkte einem vorbeikommenden Fiaker. Sie stieg ein, der Wagen verschwand. Und das war alles. Zu Beginn des Winters, 2 Jahre später, plauderten Frederik und Delaurier am Kamin, aufs Neue versöhnt durch das Schicksal ihres Naturells, das sie immer wieder zueinander führte und in Liebe verband. Der eine berichtete, kurz gefasst, von seinem Zerwürfnis mit Madame d'Ambreuse. Sie hat in zweiter Ehe einen Engländer geheiratet. Ohne zu sagen, wie er die Hochzeit mit Mademoiselle Rock eingefädelt hatte, erzählte der andere. Louise ist eines schönen Tages mit einem Sänger durchgebrannt. Er hatte in der Präfektur durch regierungsfreundlichen Übereifer seinem Ruf geschadet. Ich wurde entlassen. Anschließend war er Leiter der Kolonisation in Algerien, Sekretär eines Paschas, Herausgeber einer Zeitung, Anzeigenvermittler, zuletzt Angestellter in der Rechtsabteilung einer Industriegesellschaft. Was Frederik betraf, so hatte er 2 Drittel seines Vermögens aufgezehrt. Und ich lebe nun als Kleinbürger. Dann erkundigten sie sich gegenseitig nach ihren Freunden. Martinus Senator. Moussonet bekleidet eine hohe Position. So hat er alle Theater und die gesamte Presse unter seinem Einfluss. Sissi, in der Religion versumpft. Ein Vater von 8 Kindern bewohnt das Schloss seiner Ahnen. Pellerin ist nach seiner Begeisterung für die Homöopathie, die gotische Kunst und die humanitäre Medizin inzwischen Daguerreotypist. Auf allen Mauern in Paris sieht man ihn abgebildet in einem schwarzen Frack. Und dein Intimus? Sekal? Verschwunden. Keine Ahnung. Und Madame Arnoux? Sie ist wohl in Rom, bei ihrem Sohn. Oberleutnant im Jägerregiment. Und ihr Mann? Im vorigen Jahr gestorben. Ach, sagte der Advokat, dann sich an die Stirn schlagend. Apropos, neulich bin ich in einem Laden der guten Marschallin begegnet. An der Hand einen kleinen Jungen, den sie adoptiert hat. Sie ist die Witwe eines gewissen Monsieur Oudry. Und jetzt sehr dick. Enorm. Delaurier verheimlichte nicht, dass er ihre Verzweiflung ausgenutzt hatte, um sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen. Wie du es mir übrigens erlaubt hattest. Dieses Geständnis war ein Ausgleich für das Stillschweigen über seinen Versuch bei Madame Arnoux. Frederik hätte ihn verziehen. Er war ja nicht geglückt. Und sie zogen Bilanz über ihr Leben. Alle beide haben wir es verpfuscht. Der eine mit seinem Traum von der Liebe, wie der andere mit seinem Traum von der Macht. Wo lag die Ursache? Ich hatte zu viel Logik und du zu viel Gefühl. Dann beschuldigten sie den Zufall, die Umstände, die Zeit, in der sie geboren waren. Und beim Ausgraben ihrer Jugend sagten sie sich nach jedem Satz: Erinnerst du dich? Der Hof unseres Collèges. Erinnerst du dich? Ein gewisser Onkel Mar aus Versailles, der sich Hosenstege aus alten Stiefeln schnitt. Erinnerst du dich? Die beiden Lehrer. Varot und Souriret, erinnerst du dich? Das schreckliche Besäufnis auf dem Spaziergang. Erinnerst du dich? Ja. Und die Freude über die Ferien. In den Ferien 1837 waren wir bei der Türkin gewesen. Surai Turk. Viele Leute hielten sie für eine Musulmanin. Eine Türkin. Und das erhöhte noch den Zauber ihres Etablissements am Flussufer, hinterm Stadtwall. Selbst mitten im Sommer war es schattig um ihr Haus. Junge Damen in weißen Jäckchen, mit Schminke auf den Wangen und langen Ohrgehängen, klopften an die Scheibe, wenn man vorüberging. Und trällerten abends vor der Haustür leise. Mit heiserer Stimme. Dieser Ort des Lasters strahlte in den ganzen Bezirk. Man bezeichnete ihn mit jene Gegend. Sie wissen schon. Eine gewisse Straße. Unterhalb der Brücken. Die Bäuerinnen aus der Umgebung bangten um ihre Männer. Die Bürgerinnen fürchteten um ihre Dienstmädchen. Weil man die Köchin des Herrn Unterpräfekten dort ertappt hat, erinnerst du dich? An einem Sonntag. Die anderen waren in der Vesper, ließen wir uns Locken drehen. Dann pflückten wir Blumen im Garten deiner Mutter. Schlichen durch die Hinterpforte. Nach einem weiten Umweg zwischen den Weingärten kehrten wir zurück über die Fischgründe. Und stahlen uns zur Türkin. In der Hand immer noch die gewaltigen Sträuße. Du überreichtest den Deinen wie ein Verliebter der Angebeteten. Aber die Hitze, das Zittern vor dem Unbekannten, eine Art schlechtes Gewissen und sogar die Freude, mit einem einzigen Blick so viele Frauen verfügbar zu sehen, erschütterten mich dermaßen, dass ich stocksteif dastand. Ohne ein Wort. Alle lachten sie herzlich über die Verwirrung. Überzeugt, sie lachten mich aus. Flüchtete ich. Und da du das Geld hattest, musste ich dir wohl oder übel folgen. Jemand sah uns herauskommen. So entstand eine Riesenaffäre. Und die war 3 Jahre später nicht vergessen. Für uns war es im Leben das Beste, sagte Frederik. Ja, mag sein. Ja, für uns war es im Leben das Beste. Für uns war es im Leben das Beste, sagte Delaurier. Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend. Hörspiel in 3 Teilen nach dem Roman L'éducation sentimentale. Histoire d'un jeune homme von Gustave Flaubert. Aus dem Französischen von Elisabeth Edel. 3. Teil, Paris. Revolution und Kontrerevolution. Sie hörten als Erzählerin Senta Berger, Frederik Moreau, Patrick Güldenberg, Madame Moreau, Gudrun Landgräbe, Charles Delaurier, Franz Petzold, Rosanette, Laura Mehr, Jacques Arnoux, Jörg Hartmann, Madame Marie-Angèle Arnoux, Lou Strenger, Mademoiselle Vatnas, Großwantje Kohlhoff, Monsieur Rock, Plebeia, Christian Redl, Monsieur D'Ambreuse, Arndt Klavitter, Madame D'Ambreuse, Maren Eggert, Charles de Sardier, Marc Hosemann, Houssonnet, Max von Pufendorf, Regent Bar, Godehard Giese, Pellerin, Henning Peker, Vicomte Sissi, Christoph Pütthoff, Senecal, Jan Bluthart, Baptiste Martinon, Florian von Manteuffel. Sowie in weiteren Rollen Campbell Caspery, Oskar Musinowski, Matthias Redelhammer, Gunnar Schmidt und Michael Witte. Ton und Technik Daniel Sänger, Sonja Röder, John Krohl und Frederik Lelle. Regieassistenz Konstanze Renner. Musiker Anton Burger, Violine, Georg Graf, Blasinstrumente, Peter Keitzer, Klavier, Gitarre, Keyboard, Otto Lechner, Akkordeon, Herbert Reisinger, Schlagzeug.